ich einsam, doch dann traf ich dich. Und es war wunderschön. Die Zeit verstrich im Flug, doch die Leute lachten sehr über dein Aussehen. Und siehst du auch scheiße aus, wo du bist, gehen alle raus. Nein, wirklich, du bist hässlich. Doch auch ich krieg keinen Applaus, ich seh genauso scheiße aus. Trotz Damenbart und Arschgesicht bist du genau die Frau für mich. Trotz dicke Fresse und Übergewicht weiß ich doch, auch du liebst mich und du liebst mich. Jedes Kind fängt an zu schreien. Und wir haben wenig Spaß, Kino oder Restaurant, denn dort lässt man dich nicht rein. Und riefst du vor Achselschweiß, hast feine Haare und bist käseweiß. Nein, wirklich, du bist hässlich. Doch auch ich krieg keinen Applaus, ich seh genauso scheiße aus. Trotz Damenbart und Arschgesicht bist du genau die Frau für mich. Trotz dicke Fresse und Übergewicht weiß ich doch, auch du liebst mich und du liebst mich. Singst du auch aus dem Mund, schlimmer als ein toter Hund. Nein, wirklich, du bist hässlich. Doch auch ich krieg keinen Applaus, ich seh genauso scheiße aus. Trotz Damenbart und Arschgesicht bist du genau die Frau für mich. Dicke Fresse und Übergewicht weiß ich doch, auch du liebst mich. Trotz Käsefuß im Birkenstock krieg ich von dir keinen Schock. Wir passen zusammen, ja das ist der Club. Ich bin genauso scheiße wie du und du liebst mich. Und du liebst mich. Und du liebst mich. Und du liebst mich. Und du liebst mich. Und du liebst mich. Und du liebst mich. Und du liebst mich. Und du liebst mich.